Der Bolschewismus von Moses bis Lenin. Zwiegespräch zwischen Adolf Hitler und mir von Dietrich Eckart. Hoheneichen Verlag München, Kanalstraße 8 im Jahr 1924. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Die 148 Fußnoten, die sich auf Quellenangaben beziehen, wurden nicht mit vorgelesen.